So, dann sag ich jetzt erstmal so, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Rauschlevel Podcasts. Ich schau mal kurz, wer alles dabei ist. Da ist auch alle aus dem Ruhrgebiet diesmal. Der Toto, hallo. Hi. Der Micha. Namen. Und der Dave. Hallo. In Ermangelung eines Themas würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an, was wir so gespielt haben. Dave frage ich nicht. Wow, wie kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht, ich glaube, er ist in einer Welt gewesen. Ah, okay. Dann lassen wir ihn noch mal in seiner Welt. Ja, wie? Aufklärung, bitte. Nein. Nein, das Da hat müssen jetzt wir nicht nichts. drüber reden. Micha, aber was hast du denn so gespielt? Genau, hat was Nein, mit nein, nein, nein, nein, Kriegskunst nein, zu nein. tun? Ich hab weg. Was hast du denn gespielt? Nichts, was in seiner Welt der Kriegskunst spielt. Oh. Fangen wir Nein, mit ich Toto habe. an. Was? Ach nee, dann. Doch, du sagst doch was. Dann schneiden Na, wir das raus. ach nee, ist schon okay. Nee, Wir schneiden am besten alles einfach raus. Toto, was hast du denn gespielt? Also so das letzte Spiel, was ich so gezockt hatte, war Bulletstorm. Hier ist der Auftrag. Bla bla bla. Ich bin ein Feind. Langweilig. Auf. Da bin ich jetzt immer noch mit dabei. Deutsche Version natürlich. Ja, klar. Oh. Deutsch wird ja gesprochen. Aber ich kann mir schon denken, wie es in der ungeschnittenen Version aussehen würde. Wer von euch Ja, hat einen also. freundlichen Engländer um die Ecke und bei dem mal gespäht, wie denn diese komische, unzensierte Fassung aussehen mag? Ja, also ich hatte zeitgleich, während ich gespielt habe, sogar einen kleinen Engländer mit dabei, der mir dann alles simultan erzählt hat. Und ich muss schon sagen, das hat mir sehr gut gefallen, was er so meinte, dass es sehr übertrieben ist, die Brutalität, aber auch gleichzeitig schon comichaft, mehr oder weniger. Und das Ganze wird dann natürlich ein bisschen ad absurdum geführt, aber das tut dem Spiel zugute, würde ich mal behaupten, hätte ich es denn gesehen. Ja, ich fand das auch ziemlich witzig, diesen Echo-Modus halt im Spiel, wo man halt bestimmte Szenen oder Abschnitte aus der Kampagne halt nachläuft, mehr oder weniger, und dann halt so viele Skillshots wie möglich aneinander rein muss, um das Ganze dann halt die Punkte zu stacken, um ja, einen Highscore zu kriegen und das Ganze im Zeitlimit halt auch zu schaffen. Das macht Laune. Kampagne ist angenehm witzig, muss ich sagen. Ist natürlich derbe übertrieben von den Sprüchen alleine schon, was die Leute da so bringen. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich noch in 10 Jahren von schwärmen werde, aber ein netter Zeitvertreib, ein netter Shooter, der das Ganze ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, auch auf die Schippe nimmt oder so, aber der das Ganze sich selbst nicht so ernst nimmt. Und das Ich finde ich. glaube, der Duke, ne, der wird es demnächst sehr schwer haben, gegen diese Macho-Sprüche anzukämpfen. Ja, gut, aber der Duke hat immer noch so, ja, hat immer noch so einen Pluspunkt einfach. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an der Synchronstimme, keine Ahnung. Er hat einfach alle Chicks gerettet. Und das kann man ihm nicht genug danken. Your face, your ass, what's the difference? Ja, aber ich glaub, meine Freunde, ne, aus England, die sagen auch, dass die lachen uns aus, weil sie sagen, dass die deutsche Version, die wir hier kriegen, ihrer Identität auch völlig beraubt worden ist. Meinst du jetzt Bulletstorm jetzt? Mhm. Ja, das meinte mein Kollege auch da. Guy Incognito. Hätten sie auch eigentlich sein lassen können, den Release hier. Weil da Ein wird das. völlig schwachsinniges, eigentlich kaputt wirkendes Spiel, wie man mir erzählt hat. Ich dachte, einige Leute wollen gerade diese Fassung haben. Also, wenn man so hört, so, ach, Spiele sind viel zu brutal und haben zu viel sexuelle Anspielungen. Also, die Fassung, die die Deutschen haben, die ist genau richtig. Also ich finde, das ist eher so die Pussy-Fassung, die da ist wirklich. Kannst auch nicht dem Duke seine Eier wegnehmen. Das ist genauso wie bei dem Storm jetzt hier. Da fehlt einfach was. Ist ja nicht mehr ich für sich, er selbst. Und das ist bei Bulletstorm auch so. Das ist von Anfang an, sag ich mal, drauf konzipiert drauf hier, mitten in eine Fresse rein. Hier fliegen Gedärme, hier fliegen Köpfe nach links, Arme nach rechts. Das ist schon, ja, ist eine Mordsgaudi, muss ich sagen. Also mir fällt da kein Begriff für ein. War auch angetan, habt ihr, weiß nicht, den Trailer gesehen? Wo die diesen Halo 3 Trailer parodieren. Ja, genau, den habe ich gesehen, der ist geil. Der ist super geil. Und ich weiß nicht, habt ihr die anderen beiden den Trailer gesehen? Nee, nee, ich muss passen. aber ihr kennt auch sicherlich diesen Halo 3 Ja. Trailer, wo die mit so Mari Figuren so eine Kriegsszene nachgestellt haben. Can you tell us what you remember about the battle? When Master Chief armed his grenade, I was in the back of an overturned Warthog firing an M41. How did you manage to keep it together? We knew Master Chief was still in the fight. He gave us hope. Und genau so haben die das halt in der Bulletstorm-Welt halt nachgestellt, wo dann so ein mit einer Gatling-Gun auf dem Hotdog-Verkäufer geschossen wird und dann fliegen da Hotdogs durch die Gegend. Und ganz zum Schluss sieht man ja im normalen Trailer den Master Chief da so an einer Hand baumeln und er guckt dann so hoch. Und da ist es halt der Hauptcharakter aus Bulletstorm, der dann so hängt und einfach dann kotzt. So geil, der Trailer. Und genau die Stimmung gibt's auch im Spiel. In der englischen Fassung wurde mir das gesagt, dass das dann einmal so haut drauf und nicht drüber nachdenken. Einfach mal machen. Einfach mal 5 Leute hintereinander köpfen oder was weiß ich so. Oder in die Luft schleudern, wurde mir gesagt. Und in den Arsch schießen. Keine Ahnung. Bullet in the hole. Genau. Ja, aber kennt ihr auch dieses Werbespiel, was dazu gemacht worden ist, das Duty Calls? Ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist großartig, wo die Call of Duty parodieren und wo du schon am Anfang irgendwie so eine Mission bekommst und dann steht da so, this is a mission, boring. Und die ganze Zeit eigentlich nur auf diesen ganzen Kriegsspielgeschehs irgendwie rumgehackt wird. Total großartig. Das ist ein bisschen an Eat Lead, wo ja. Das auch irgendwie mal gemacht worden ist. Okay. Ach, komm schon. Geht das nicht kürzer? Tut mir leid. Versuch's damit. Ja, schon besser. Also wo wir schon bei diesem Thema sind, der sehr männlichen Spiele, ich muss ja sagen, vielleicht wage ich mich da ein bisschen weiter hinaus. Ich habe ja so über das Wochenende das bessere Bulletstorm gespielt. Also ich habe nämlich mich auf Steam bewegt und habe mir Serious Sam The Second Encounter HD geladen, ja, und damit das ganze Wochenende abgefeiert. Also ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach so herrlich, sinnlos, einfach, spaßig. Ja klar, aber es ist halt gar nicht mit Bulletstorm eigentlich zu vergleichen. Ne? Also CSM ist mehr durch wahnwitzige Gegnermassen, durch Arena-Kämpfe von einer riesengroßen Arena in die nächste, durch eine gewisse Freiheit, die man halt in der Wahl irgendwie seiner Methoden halt hat, wie man an die Sache herangeht. Also wie man diese Arenen halt bestreitet. Bei Bulletstorm ist es ja eigentlich mehr so ein... Bulletstorm ist ja eigentlich mehr ein Spiel, was halt auf diese Skillshots halt aufbaut und das ganze Spiel darum herum halt baut. Dass man halt möglichst viele Kombinationen halt aneinander reiht und dadurch Punkte halt bekommt. Aber ist das alles nicht sowas, was eigentlich viel zu kompliziert ist, wenn man einfach nur Spaß mit einem Shooter haben will? Weil ich denke mal so... Finde ich gar nicht. Also ich finde es erstrichend Neues eigentlich. Ja. Dafür belohnt zu werden, dass man möglichst spektakuläre Sachen beziehungsweise schwierige Sachen halt beziehungsweise Achievements erreicht, die man sich selbst dadurch steckt. Und das finde ich viel motivierender als ein Shooter, wo es wirklich nur von einer Arena in die nächste geht, wo man immer dieselben Gegnermassen mit immer denselben Waffen umbringt. Das macht im Koop einen Heidenspaß. Micha und ich haben das damals bis zum Erbrechen auf Netzwerk-Sessions gezockt. Das war immer richtig geil, aber irgendwann... Das war richtig cool. Also es war deshalb so lustig, weil man dann zu viert, ich weiß gar nicht, ob sogar zu acht oder so, ne? Irgendwie, da konnte man halt wirklich einfach in der Gruppe rein und versuchen, dieses Massaker zu überleben. Das hat einen Heim Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn dein Kollege dann neben dir saß und sich mit dir dann darüber geärgert hat und gestaunt hat, wie groß die Gegner jetzt waren und was da jetzt für Gegnermassen auf die zukommt. Das ist unvergleichlich, aber wenn man es alleine spielt, dann finde ich, ist nach einer Stunde immer die Luft raus. Das ist dann mehr so ein Ding, was du dann so nach Feierabend reinschmeißt und dann so ein bisschen deine Gedanken treiben lassen kannst. Aber so richtig auf Dauer kriegst du dann auch irgendwann einen hohlen Kopf, muss ich sagen. Ja, es ist nichts, was man jetzt so ein ganzes, also ich in meinem Beispiel schon, mit den entsprechenden Pausen, also länger als 2 Stunden am Stück habe ich das auch nie gespielt. Aber es ist halt einfach, wie du schon sagtest, du haust es rein, du hast 2 Stunden oder 1 Stunde jetzt erstmal Urlaub und dann geht das Leben weiter. Und ich finde, dieses kein anderes Spiel hat das bisher so eingefangen. So, wenn du dann unterwegs bist, du hast teilweise das Gefühl, wenn du so, es gibt ja so dieses, einige Leute, die seit noch nicht vor 10 Jahren 3D-Shooter gespielt haben, kennen das vielleicht gar nicht mehr, das Circle Strafen. Also, dass man wirklich nicht mehr von Deckung zu Deckung hastet, sondern wirklich schräg immer um die Gegner im Kreis rumrennt. Und da kommt man sich echt teilweise vor wie so ein durchgeknallter, waffenstarrender Border-Collie, der die ganze Herde zusammenschießen muss. Und welches andere Spiel kann das noch einfangen? Also ich bin gespannt, was die jetzt mit dem dritten Teil machen von Zero Sam. Ich habe auch kurz einen Artikel gelesen, dass das auch jetzt kommt, der dritte Teil. Soll aber auch wieder mit 16 Leuten spielbar sein. Mal schauen, was daraus wird. Also es sieht vom Look her auf jeden Fall jetzt deutlich realistischer aus als die Teile davor. Das, also was ziemlich cool aussieht, aber es bewegt sich alles schon ein bisschen mehr Richtung Crysis visuell. Ach so. Ja, aber apropos Crysis, ich hatte da gestern auf Facebook gesehen, dass du da Achievements geholt hast schon. Crysis? Ja, ich habe nur mal reingeguckt bisher. Kann ich leider nicht so viel dazu sagen, bis darauf, dass ich das furchtbar seelenlos finde. Ja, vielleicht also, was ich dazu sagen kann, ich habe bisher wirklich nur eine Stunde gespielt, weil ich neugierig war, aber ich kann sagen, wenn ihr das spielen wollt, auf jeden Fall auf dem PC. Ja. Denn die Grafik ist auf der Konsole eher suboptimal. Ich habe die PlayStation 3 Version jetzt ausprobiert. Und das Problem daran ist, es gibt unglaublich viele Pop-Ups, einige flackernde Texturen, Framerate-Einbrüche und so ein paar andere nette Sachen, die bei einem Spiel, wo die vorher so geprahlt haben, dass es so geil auf Konsolen aussieht und so, nicht so schön rüberkommt. Gerade wenn man es halt auf einem großen Fernseher spielt, auch ich habe hier einen 52 Zoller, da sieht man solche Sachen. Und Kantenflimmern gibt es auch ganz viel und ich finde, für ein Spiel, was eigentlich von der Optik lebt, sind das nicht so schöne Bedingungen. Also wo du jetzt PC sagst, was für ein PC hast du denn? Also ich denke an mein armes Maschinchen hier, hast du einen relativ neuen Gamer-PC oder wie sieht das dann bei dir aus? Ich spiele ja so gut wie gar nicht am PC, eigentlich nur Adventures oder so und das ist, ich glaube nicht, dass Crysis 2 darauf laufen würde. Ich spiele auch ehrlich gesagt lieber an der Konsole. Deswegen ist mir, also ich würde Crysis jetzt auch auf jeden Fall auf der Konsole weiterspielen, weil ich nicht so Lust habe, am PC zu sitzen. PC ist für mich immer so ein Arbeitsgerät, deswegen ich kriege dann irgendwie dieses Gefühl nicht los, dann, dass ich am PC arbeite, wegen dieser Schreibtischhaltung. Aber ich glaube, dass Crysis so ein Spiel ist, also gerade Crysis 2, wo die Leute auch wirklich einen Grafikkracher erwarten. Weil inhaltlich ist da wirklich nicht viel. Du bist irgendwie so ein total namenloser Soldat oder so in einem Superanzug. Der kann tolle Sachen machen, sich tarnen oder irgendwie seinen Schutzpanzer anmachen, so Sachen, die man aus dem ersten Teil von Crysis kennt. Die Geschichte ist super uninteressant. Das ist New York, wird von Aliens angegriffen, Punkt. Bewegungsfreiheit ist irgendwie null, also man kann noch nicht mal durch so eine Landschaft laufen wie in dem ersten Teil oder wie in Far Cry, sondern es ist alles jetzt so Schlauchlevelmäßig. Und das einzig Geile an dem Spiel ist die audiovisuelle Aufmachung, also wirklich fette Musik und also wenn man auch trotz der Grafikfehler ziemlich schöne Optik, aber ohne, also optisch ist halt auch so eine Sache, es sieht cool aus, weil es die Realität sehr gut nachahmt, aber interessiert die Realität überhaupt gar nicht auf interessante Weise. Also es ist nicht so wie ein anderes Spiel, dass so eine tolle Fantasiewelt aufgebaut wird, sondern es sieht jetzt erstmal so aus wie New York in echt. Und das macht es irgendwie dann auch wieder unspannend. Ja. Also ist das so der Unterschied zwischen New York und Liberty City? New York ist doof, Liberty City ist cool. Ja, weil also da steckt nichts künstlerisch irgendwie hinter. Ne? Das ist irgendwie nur so also eine rein technische Interpretation. Wie geil kriegen wir die Realität nachgeahmt? Und das ist nicht wie in anderen Spielen. GTA ist ein gutes Beispiel, wo die viel mit Beleuchtung machen, wo Liberty City halt auch irgendwie so ein Flair hat. Und du irgendwie das Gefühl hast, da wird jetzt nicht einfach nur eine Stadt kopiert in ein Computerspiel rein, sondern es wird eine interessante künstlerische Version von der Stadt irgendwie dargestellt. Mhm. Sowas erwarte ich jetzt auch in Eleanor, wo du jetzt nicht einfach nur irgendwie LA hast, sondern halt wirklich ein Film-Noir-mäßiges Ding. Oder wie zum Beispiel Mafia, da hat die Stadt ja auch einen ganz eigenen Flair. Und Das hast du in Crysis überhaupt nicht. Das ist jetzt erstmal einfach nur New York. New York in geiler Grafik. Und nicht mehr und nicht weniger. Und irgendwie, man spielt das und denkt, das sieht ja ziemlich geil aus und ist beeindruckend gemacht und man staunt erstmal ein bisschen, aber nach einer Zeit merkst du, dass das Ganze total seelenlos wirkt. Ja, ich muss sagen, also ich habe den ersten Teil jetzt auch gar nicht gezockt. Es war so mehr zu meiner Endphase, wo ich noch mehr PC gespielt habe, wo das rauskam. Aber da fand ich halt schon das Setting doch schon ansprechender, halt Dschungel und Dschungel, wie der da dargestellt worden ist. Und das Ganze wirkt auch nicht dann halt schon ein bisschen, nicht so altbacken oder nicht so 0815, wie zum Beispiel jetzt immer in irgendeine Stadt, wie jetzt im zweiten Teil an New York hauptsächlich. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das dann ganz auch wieder so urban aufgezogen wird und fehlt irgendwie was, weiß nicht. Ähnlich so wie der Wechsel bei Far Cry. Von Far Cry, die Dschungeloptik, zu Far Cry 2, die Wüstensteppenoptik, die dann auch sehr unterschiedlich war. Ja, bei Far Cry 1 war für mich gerade ja der Gag auch diese Bewegungsfreiheit. Ja. Also, dass du halt, ich sag mal, mit 3 Kilometern Umweg eine Stelle komplett anders lösen konntest. Richtig. Und das ist schon ein bisschen schade, wenn das jetzt komplett raus ist. Das ging bei Crysis ja teilweise auch, denke ich, ne? Dass man auch mal diese Umwege laufen konnte, auch mal ein bisschen was entdecken konnte. Ja. Das, wenn das bei Crysis 2 nicht geht, also wenn das wirklich nur so schlauchig ist, dann würde ich mir aber auch schwer überlegen, ob ich mir das besorge. Obwohl ich das halt immer noch am PC beziehungsweise am Fernseher mit Pad spielen würde, ne? Also mich würde das jetzt gar nicht so für die Konsole reizen. Ich würde mir das für den PC kaufen, wenn er denn stark genug dafür ist, in meiner. Weiß ich noch nicht, muss ich mir die Systemanforderungen nochmal angucken oder beziehungsweise, ich glaube, es gibt auch eine Demo, ne? Für die Multiplayer-Demo. Für den PC. Multiplayer-Demo. Ja, würde ich mir mal anschauen. Ja. Und gucken, wie es halt auf meinem Rechner so läuft. Und dann würde ich das immer halt noch auf dem Fernseher spielen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Obwohl du die Möglichkeit hattest, da mit Keyboard und Maus zu spielen, würdest du trotzdem aufs Pad ausweichen bei einem Shooter? Ja, definitiv. Wie kommt das denn? Das finde ich ja interessant. Ich mag den Komfort, ich mag meine Couch, ich mag meinen Fernseher. Ja, dafür gibt es auch ein Wireless-Keyboard. Ja klar, hast du schon mal mit einem Wireless Keyboard und einer Wireless Maus auf einer Couch einen Shooter gespielt? Geht ja überhaupt gar nicht. Also du. Also ich ja gut, dir traue ich das zu. Du wirst dir wahrscheinlich so einen Bauchladen gebaut haben. Wo das dann alles drauf liegt und dann. Nee, Quatsch. Also das ist für mich nicht möglich. Ich habe einen Kollegen, der mit dem ich halt ab und zu auch noch StarCraft online spiele. Der hat das halt, gut, er hat das nicht für einen 3D-Shooter gebaut, aber halt eben für StarCraft, halt auf dem Fernseher. Und dann hat er echt auf so einem etwas stärkeren Pappding sozusagen sich so ein Serviertablett gebaut mit seiner Tastatur und Maus da drauf und zockt so vor seinem Fernseher. Der sitzt auf seiner Couch, hat da sein Ding auf den Knien und dann zockt er damit StarCraft. Und das ist super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da voll auf Daves Seite. Also ich meine, man kann natürlich auf dem PC-Shooter total lockerflockig zocken, aber ganz ehrlich, der Komfort und auch einfach nur so ein Pad in der Hand halten, finde ich irgendwie auch ein bisschen cooler. Da nehme ich gerne in Kauf, dass ich mich dann halt nicht so schnell umdrehen kann und dann aber trotzdem ganz entspannt auf der Couch sitze. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Bei mir ist es dann auch der Grund, da ich als Linkshänder irgendwie immer halt die Cursor-Tasten benutzt habe beim Keyboard. Oh. Bei der Tastatur hatte ich nie so viele Tasten wie meine Rechtshänder-Kollegen um die Bewegungstasten herum, wenn ich irgendwas wechseln wollte. Oh. Mhm. Und musste mir die dann teilweise echt extrem umlegen und war dann nah genug ran. Manche Spiele waren dann auch so freundlich und haben das gar nicht unterstützt. Oder haben es auch nicht gespeichert. Oblivion, ich gucke in deine Richtung. Und, das hat mir dann doch teilweise den Spaß ganz schön versaut dann auch. Und das habe ich am Pad halt nicht das Problem. Da habe ich zwar manche Tasten doppelt belegt oder so, aber damit komme ich viel besser klar als mit irgendwelchen Tasten, die dann 5 Kilometer weiter weg sind. Und um nochmal auf Crysis 2 zurückzukommen, das steuert sich auch über Pad übrigens total hervorragend. Das ich habe auch wirklich eben nochmal gesehen, also das Xbox 360 Pad wird wohl auch von der PC-Version unterstützt. Das wäre ja auch ein Hohn, wenn es wenn das nicht unterstützen würde. Das klingt schon mal eigentlich ganz gut. Ja, also ich habe die, wie gesagt, die PlayStation-Fassung hier und die spielt sich wirklich total super. Also gerade das mit den Superfähigkeiten, ne, dieses, was dir dann Anzug hat mit Tarnung und weiß der Geier, das ist auf Pad super zugänglich und macht echt Spaß. Man kann, ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, ich habe am PC Crysis nie gespielt, ich vermute mal, da muss man dann auch auf irgendwelche Tasten drücken, aber man hat auf Pad auf jeden Fall immer alles griffbereit. Und wenn du dann gerade dabei bist, irgendwie ein Schlachtfeld zu infiltrieren, dann kannst du dann ganz schnell zwischen den Fähigkeiten switchen und das macht über Pad echt Spaß. Mhm. Ich muss auch sagen, dass das also so seelenlos das Spiel auch ist, inhaltlich jetzt, ne, von Story und so weiter, so gut spielt es sich aber wieder auch. Also Gameplay und Shooter-Mechanik super top. Man merkt halt, dass das richtig Profis sind, die das Spiel programmiert haben. Geht super flockig von der Hand alles. Und wenn ich es weiterspielen würde, dann denke ich auf jeden Fall auch wegen dem Spiel, weil das so zugänglich ist und sich so schön flüssig spielt. Also wenn wir Deutschen was können, so medial gesehen, dann sind sie Welten zerstören. Spielst du jetzt auf Roland Emmerich an, oder was? Nein, wie könnte ich denn wohl? Oh, niemals, niemals. Natürlich. Auch Roland Emmerich, ne? Was ich gespielt habe, ist Motorstorm Apokalypse. Die meisten Leute haben sie rausgeholt, aber nicht alle. Ein paar Verrückte sind noch drin. Entweder glauben sie nicht an die Apokalypse, oder es ist ihnen egal. Kommst du jetzt von Roland Emmerich auf Motorstorm Apokalypse? Weil da auch die Welt zusammenfällt. Ja, weil das auch eine Zerstörungsorgie ist, sondergleichen, die sehr stark an Roland Emmerich-Filme erinnert. Und obwohl mich einige Sachen ganz tierisch stören an dem Spiel, muss ich sagen, bin ich schon ziemlich weggehauen davon. So nett. Details. Ja, ich weiß nicht. Ihr kennt Motorstorm generell, muss ich was dazu sagen? Die Offroad-Reihe von Sony? Ja, ich habe es kurz beim Dave mal angespielt. Ich als PS3-Verweigerer kann damit nicht so viel anfangen. PS3-Verweigerer? Ja. Total-Verweigerer wäre, glaube ich, eher ein treffendes Wort. Ich bin mehr so der Spielspaß haben Total-Verweigerer. Nee, haben Ja, ich habe ja einen persönlichen Grund, warum ich nicht so gerne auf der PS3 spiele, aber der ist ein bisschen peinlich. Ja, raus damit. Also, ihr kennt ja Quicktime-Events, ne? Mhm. Und ich habe kein Problem, mir AA, B, XY zu merken. Aber wenn ich jetzt Kreis, Kreis, Dreieck, Viereck drücken muss, dann muss ich immer erstmal auf das Pad gucken. Was will der jetzt von mir? Hallo? Logische Anordnung? Ich glaube, das käme bei, ja, nach einer Zeit irgendwie automatisch, sag ich mal. Ja, aber das Problem hatte ich aber anfangs auch mit dem Xbox-Pad irgendwie, da kam ich auch nicht so richtig gut mit klar. Ja, aber mal ganz ehrlich, welcher Logik folgt diese Anordnung? Ich habe nochmal Silent Hill Origins in die PSP gelegt und das gleiche. X-Dreieck? Hä? Hallo? Ja, welcher Logik Sony das wollte folgt. Damals halt anderes machen. Weiß nicht, hatte vielleicht Nintendo oder so gerade da A, B, X, Y patentiert also, für die Zeit, oder? Höchstwahrscheinlich. Die Sony PlayStation 1 ist ja eigentlich der CD-Aufsatz für den Super Nintendo gewesen. Ne? Ja, richtig. Da mussten sie alles anders entwickeln. Machen. Und ja, ich denke mal, die wollten einfach nur nicht kopieren. Okay. Wollten einfach nur cool sein. Ja, aber ich habe auch gelesen irgendwann mal, dass sich Sony wirklich dieses und diese Anordnung oder diese Buchstaben, Dreieck, Kreuze, diese Zeichen da auch wirklich patentieren lassen hat. Wisst ihr da? Ist ja sozusagen das Aushängezeichen der PlayStation. Ist ja überall in jedem Sony Game Studio Logo mit drin Von einem Marketingstandpunkt her würde ich sagen, ist das eigentlich eine ganz coole Idee, das mit Symbolen zu machen als mit Buchstaben. Also es ist auf jeden Fall überall, wo du einen Kreis, ein Dreieck, ein X und so siehst, wirst du daran denken, wenn du gerne. Ja, also aus Kommunikationssicht auf jeden Fall. Ich bin aber halt nur froh, dass Sony das inzwischen selber teilweise eingesehen hat und bei God of War zum Beispiel die Pfeile schon da erscheinen, wo man sie drücken muss. Also wenn ich dann Dreieck drücken muss, ist das auch oben. Und dann weiß ich auch, oben, klar. Na, ich darf euch beruhigen, bei Motorstorm gibt es nichts dergleichen. Also es gibt keine Quicktime-Events oder so. Ja, Mutterstorm Apokalypse, das ist so, also ich hatte am Anfang ziemliche Schwierigkeiten. Ich bin ein großer Fan von den alten Mutterstorm-Spielen, weil da so ein paar serieneigene Features drin sind, die kein anderes Rennspiel hatte. Allen voran diese unterschiedlichen Wagenklassen. Wenn du zum Beispiel einen großen, fetten Truck hattest, dann konntest du ohne Probleme durch Schlamm fahren oder durch tiefes Gelände, während du dann zum Beispiel mit dem Motorrad dann eher so auf höhere Ebenen ausweichen musstest. Und das hat die Rennen unheimlich dynamisch gemacht. Konntest du mittendrin das Fahrzeug wechseln oder warum? Nein. Also das musst du dir schon vor dem Rennen aussuchen und das sind, du befährst des Öfteren dann halt unterschiedliche Strecken, die aber immer verschiedene Pfade haben. Und je nachdem, welche Fahrzeugklasse du hast, ist es für die ein oder andere Fahrzeugklasse günstiger, da entlang zu fahren. Das hängt dann davon ab, wie viel PS das der Wagen hat oder welche Reifen da drauf installiert sind. Und das ganze Fuhrwerk, das reicht von Motorrädern, die sehr schnell umkippen oder aus dem Gleichgewicht geraten, bis hin zu Renntrucks. Und bei Motorstorm Apocalypse ist das leider nicht mehr so wichtig. Denn verlegt wurde das ganze Szenario von so einer Offroad-Landschaft jetzt in so eine Stadt, die zusammenfällt. Und diese Leute, die diese Motorstorm-Rennen veranstalten, sind so bekloppt und wollen da drin ein paar Rennen fahren. Aber es hat auch zur Folge, dass dieses Spiel hauptsächlich auf Straßen spielt. Und dementsprechend diese Sache, die bei Motorstorm so herausragend war, nämlich diese verschiedenen Wagenklassen, deswegen ja auch der ursprüngliche Name Motorstorm, gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Nur im Zweikampf. Also wenn du jetzt mit einem Motorrad gegen so einen Truck fährst, klar fällst du dann um. Das ist erstmal schade. Dann ist halt auch ein bisschen schade, dass die Steuerung dadurch sehr direkt ist, dass es jetzt mal auf der Straße spielt. Das war vorher so, dass man ziemlich viel Schwierigkeiten hatte, seinen Wagen überhaupt rumzureißen, wenn es dann so einen U-Turn gab auf der Strecke durch den Schlamm und so. Das ist jetzt in dem Fall nicht mehr so. Aber im Vordergrund steht diesmal die totale Zerstörung. Und das darf man sich in etwa so vorstellen wie Split Second. Ja. Nur in ultra krass. Also Split Second, ich vergleiche es mal so, Split Second ist wie ein Jerry Bruckheimer-Film. Eine perfekt inszenierte Zerstörungsorgie, wo Detonationen so aufgebaut sind, dass es immer gut aussieht. Und Motorstorm ist dagegen wie ein Emmerich-Film. Stellt euch mal 2012 vor, diese Erdbeben-Szene, habt ihr den Film gesehen? Diese Szene aus diesem Film als Spiel. Also man da musst du da mit einem Rennwagen durchfahren. Ja, du musst da mit einem Rennwagen durch. Im Prinzip so wie John Cusack mit seiner Limousine. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist natürlich nicht die ganze Zeit so. Also es variiert. Manchmal sind es auch irgendwie Stürme oder andere Sachen, die zusammenkrachen. Manchmal finden Rennen auch auf Hochhäusern statt, die dann zusammenstürzen und so. Aber im Grunde genommen ist die ganze Zeit irgendwas los. Ungelogen, ich habe sowas noch nie gesehen in einem Spiel. Man sitzt da und denkt, was ist da los? Da fliegen Lastwagen an dir vorbei, da werden Autos von Stürmen durch die Gegend geschleudert. Das erinnert manchmal an den Film Twister, kennt ihr das, wo die Kuh durch die Gegend fliegt oder so? Nur, dass es diesmal Lastwagen sind, die explodieren und sowas alles. Und es ist unglaublich. Nur, dass die Kühe diesmal explodieren. Es ist, also im Prinzip, wenn man sich dachte bei Split Second, das ist ja krass und unglaublich. Dann hat man Motorstorm nicht gesehen, weil das ist wirklich, was Action betrifft und die Art, wie sie diese Zerstörung inszeniert haben, unfassbar. Jetzt kommt die Frage. Gefällt es jemandem, der nur Arcade Racer spielt? Ja. Also der Simulationsanspruch ist so niedrig inzwischen, ich kann das auch spielen. Der ist noch niedriger als in den vorherigen Teilen, ja. Das finde ich. Das war halt so mein Problem. Sind wenigstens immer noch so bockschwer wie die anderen Teile. Nee, das nicht. Das nicht, okay. Also es gibt drei verschiedene Ligen. Die Rookie-Liga, die ist unheimlich einfach. Da bin ich auf Anhieb überall Erster geworden. Und ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad wird es schon ein bisschen komplizierter an einigen Stellen. Aber da kommt man eigentlich auch noch ganz gut durch. Also schwer auf der Motorstorm-Skala, wenn man es vergleicht mit den anderen Spielen, wird es eigentlich erst so ab der Hälfte des Spiels. Und das auch noch nicht mal so wie zum Beispiel bei Pacific Rift. Okay. Also ich glaube, die Leute, die vorher schon sehr viel Motorstorm gespielt haben, die kommen diesmal sehr gut damit klar. Aber eine Sache finde ich zum Kotzen. Und das ist Tellers. Ja, und das ist, die haben sich überlegt, wie wollen wir die Stadt am besten mit einer Geschichte inszenieren, und jetzt gibt es zwischen jedem Rennen total bescheuert animierte und völlig deplatzierte Comic-Sequenzen, die richtig schlechte, oberflächliche Geschichten erzählen, die irgendwie witzig sein sollen, aber nicht lustig sind. Und das, was bei Motorstorm bisher eigentlich immer relativ neutral war, also es gab ja immer diese Intro-Videos, die fotorealistisch aussahen, und die Fahrer hatten alle keine Namen und so, das ist jetzt, diesmal gibt es Figuren und Charaktere und eine Hintergrundstory, die aber ehrlich gesagt komplett scheiße ist. Also die wollten wahrscheinlich das Szenario so ein bisschen harmloser und humoristischer gestalten, damit nicht jeder dann irgendwie sich zu sehr an richtige Katastrophen erinnert fühlt. Aber ich finde das bei Motorstorm, das ist sowieso schon so abgefahren, das hätte diesen Comic-Look jetzt überhaupt gar nicht gebraucht. Aber ich muss euch das empfehlen. Also du natürlich nicht, Toto. Du bist ja... Will ich auch hoffen. Also. Dir entgeht eine ganze Menge Spaß. Gibt's das nicht auf Xbox oder was? Nein, ist exklusiv für... Was? Die richtig coolen Spiele sind ja PlayStation exklusiv. Na gut, dann machen wir hier mal einen Cut. Sonst hört sich das mal wieder keiner am Stück an. Ja, danke an die versammelten Ruhrgebietler. Bitte, bitte. Danke, Toto. Bitte, bitte. Danke, Micha. Bitte, bitte. Und danke, Dave. Bis gleich.